Erster David sang dieses Lied für Gott. Gott rettete ihn vor Saul und allen seinen Feinden. Zweiter, er sagte, Gott ist mein Fels und mein Schutz. Er rettet mich. Dritter, mein Gott ist mein sicherer Ort. Er ist wie ein Schild für mich. Er rettet mich vor Gewalt. Vierter, ich rufe zu Gott. Er ist gut. Er rettet mich vor meinen Feinden. Fünfter, große Wellen waren um mich herum. Gefährliche Flüsse machten mir Angst. Sechster, der Tod war sehr nah bei mir. Ich hatte große Angst vor dem Sterben. Siebter, in meiner Angst rief ich zu Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Haus. Achter, die Erde wackelte und bebte. Der Himmel zitterte, weil Gott sehr zornig war. Neunter, Rauch kam aus seiner Nase. Feuer kam aus seinem Mund. Heiße Kohlen brannten. Zehnter, er öffnete den Himmel und kam herab. Unter seinen Füßen war es dunkel. Elfter, er flog auf einem Engel. Er schwebte schnell auf dem Wind. Zwölfter, er machte dunkle Wolken um sich herum. Es war dunkel wie in einer Hütte. Dreizehnter, vor ihm war helles Licht. Hagel und Feuer fielen herab. Vierzehnter, Gott donnerte vom Himmel. Der höchste Gott ließ seine Stimme hören. Fünfzehnter, er schoss Pfeile und die Feinde liefen weg. Er machte Blitze und erschreckte sie. Sechzehnter, Mann konnte den Boden vom Meer sehen. Die Erde öffnete sich vor Gottes Zorn. Siebzehnter, er griff von oben nach mir. Er zog mich aus dem tiefen Wasser. Achtzehnter, er rettete mich vor meinen starken Feinden. Sie waren viel stärker als ich. Neunzehnter, sie griffen mich an einem schlechten Tag an. Aber Gott half mir. Zwanzigster, er führte mich an einen sicheren Ort. Er rettete mich, weil er mich liebt. 21. Gott ist gut zu mir, weil ich das Richtige tue. Er sieht meine sauberen Hände. 22. Ich bin auf Gottes Wegen geblieben. Ich habe nichts Böses gegen meinen Gott getan. 23. Ich kenne alle seine Regeln. Ich habe seine Gesetze immer beachtet. 24. Ich war ehrlich zu ihm. Ich habe mich vor Fehlern geschützt. 25. Gott belohnte mich, weil ich gut handelte. Er sah, dass ich nichts Falsches tat. 26. Zu guten Menschen bist du gut. Zu ehrlichen Menschen bist du ehrlich. 27. Zu reinen Menschen bist du rein. Aber schlechte Menschen bestrafst du. 28. Du hilfst den armen Menschen. Aber stolze Menschen machst du klein. 29. Gott, du bist mein Licht. Du machst meine Dunkelheit hell. 30. Mit deiner Hilfe kann ich Mauern zerstören. Mit meinem Gott springe ich über Wälle. 31. Gottes Weg ist perfekt. Seine Worte sind wahr. Er schützt alle, die zu ihm kommen. 32. Wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer unserem Gott? 33. Gott gibt mir Kraft. Er macht meinen Weg sicher und gerade. 34. Er macht meine Füße schnell wie bei einem Reh. Er stellt mich auf hohe Berge. 35. Er bringt mir das Kämpfen bei. Meine Arme können einen starken Bogen spannen. 36. Du gibst mir deinen Schild. Deine Hilfe macht mich groß. 37. Du machst Platz für meine Schritte. Meine Füße rutschen nicht aus. 38. Ich jagte meine Feinde und fing sie. Ich kam erst zurück, als sie besiegt waren. 39. Ich schlug sie nieder. Sie konnten nicht mehr aufstehen. Sie fielen unter meine Füße. 40. Du gabst mir Kraft für den Kampf. Du hast meine Gegner besiegt. 41. Meine Feinde mussten vor mir weglaufen. Ich habe sie alle besiegt. 42. Sie schrien um Hilfe, aber niemand half. Sie riefen zu Gott, aber er antwortete nicht. 43. Ich machte sie klein wie Staub. Ich trat auf sie wie auf Schmutz in der Straße. 44. Du hast mich vor Streit gerettet. Du hast mich zum Chef über andere Völker gemacht. 45. Fremde Menschen gehorchen mir jetzt. Wenn sie von mir hören, kommen sie zu mir. 46. Die Fremden verlieren ihren Mut. Sie kommen zitternd aus ihren Burgen. 47. Gott lebt. Ich lobe meinen Fels. Mein Gott ist groß, denn er rettet mich. 48. Gott hilft mir gegen meine Feinde. Er bringt andere Völker unter meine Macht. 49. Er rettet mich vor meinen Feinden. Er macht mich stärker als meine Gegner. 50. Darum danke ich dir, Gott. Ich singe Lieder für deinen Namen vor allen Völkern. 51. Gott gibt seinem König große Siege. Er ist gut zu David und seinen Kindern für immer.